Ihr sagt, ich sei verrückt, doch ich bin nicht verrückt. Liegt das an eurem Verkauf der Vorstellungen? Ich höre Stimmen in meinem Kopf, die mir sagen wollen, was ich tun soll. Doch was ich tue und was nicht, das entscheide hier immer noch ich. Du lernst den Druck kennen, schon als Kind in der Schule wird dir der freie Willen genommen. Und nach der Schule ist alles klar. Ackern, ackern, ackern, und das war's. Die Stimmen sagen mir, ich bin nicht verrückt.